Dass ich kein Geld hab zum Schulden zahlen. Der Mond ist schuld, der Mond. Wäre schuld, dass ich noch nie das große Los gewann und nicht wieder Benjamin Gigi singen kann. Wäre schuld, ich hab noch nie ein paar Liebe wohnt. Der Mond ist schuld, der Mond.